Ja, was hast du? Warum regst du dich auf? Er wollte mit dir bekannt werden, hatte selbst den Wunsch geäußert, weil ich viel mit ihm über dich gesprochen habe. Von wem hätte ich denn sonst so viel über dich erfahren? Er ist ein prächtiger Bursche, Bruder, prächtig. Selbstverständlich in seiner Art. Jetzt sind wir Freunde, sehen uns fast täglich. Ich bin in dieses Revier übergesiedelt, du weißt es noch nicht? Ich bin soeben umgezogen. Bei der Luisa waren wir zweimal. Erinnerst du dich an Luisa Ivanovna? Habe ich fantasiert? Und ob? Du warst ja überhaupt nicht bei Besinnung. Worüber habe ich fantasiert? Nanu, worüber du fantasiert hast? Es ist doch bekannt, worüber man fantasiert. Nun, Bruder, wir wollen jetzt keine Zeit mehr verlieren. Jetzt an die Arbeit. Er stand vom Stuhl auf und nahm seine Mütze. Worüber habe ich fantasiert? Er lässt nicht davon ab. Hast du Angst um dein Geheimnis? Sei ruhig. Von einer Gräfin hast du nichts ausgeplaudert. Aber von einer Bulldogge, von Ohrgehängen und von allerhand Ketten, von der Christowski-Insel und von einem Hausmeister, von Nikodim Fomitsch und von Ilja Petrowitsch, seinem Stellvertreter, hast du viel gesprochen. Ja, und außerdem geruhtest du dich sogar sehr für deinen Strumpf zu interessieren, jammertest, gebt ihn mir, sagtest, bitte, bitte. Samjotow suchte in eigener Person aus allen Winkeln deine Strümpfe zusammen und überreichte sie dir mit seinen parfümierten, ringbesetzten Händen. Dann erst beruhigtest du dich und hieltest diese Lumpen Tag und Nacht in Händen. Man konnte sie dir nicht entwinden. Wahrscheinlich liegen sie jetzt noch irgendwo unter deiner Decke. Und dann batest du um Fransen von den Hosen. Du batest mit Tränen darum. Wir versuchten zu erfahren, was für Fransen du wünschtest. Aber man konnte nichts verstehen. Nun, an die Arbeit. Hier sind 35 Rubel, ich nehme 10 davon und nach ein paar Stunden werde ich Rechenschaft darüber ablegen. Unterdessen will ich Sosimow benachrichtigen, obwohl er ohne dies längst hier sein müsste, denn es geht auf 12. Sie aber, Nastassja, sehen öfters nach, während ich fort bin und sorgen für ein Getränk oder etwas anderes, was er wünschen sollte. Und der lieben Praskowja werde ich selbst gleich sagen, was nötig ist. Auf Wiedersehen. Liebe Praskowja, nennt er sie. »Ach, du schlauer Kerl«, rief Nastassja hinter ihm her. Dann öffnete sie die Tür und begann hinabzuhorchen, hielt es aber doch nicht aus und lief hinunter. Es interessierte sie doch gar zu sehr, was er mit der Wirtin sprach. Und überhaupt war aus allem zu ersehen, dass sie von Rasumichin ganz bezaubert war.